Einleitung. Im August 1914 begann der Niedergang des alten Europas der Monarchien. Ein Krieg zwischen den Großmächten war ausgebrochen, den man später den Ersten Weltkrieg nannte. Beide Konfliktparteien, denen sich im Laufe des Krieges jeweils weitere Länder anschlossen, hatten sich auf die große Auseinandersetzung teilweise über Jahrzehnte hinweg vorbereitet. Ob der Krieg gewollt war oder nicht, verhindert wurde er jedenfalls von keiner Seite. Begeistert zog man gegenseitig ins Feld hinaus. Bei Kriegsbeginn standen sich das Deutsche Kaiserreich und die Doppelmonarchie Österreich-Ungarn auf der einen und Frankreich, das britische Empire, Belgien und das zaristische Russland sowie Serbien auf der anderen Seite gegenüber. An Serbien, allgemein an den Vorgängen auf dem Balkan, hatte sich die Lunte am Pulverfass Europa entzündet. Am 28. Juni 1914 war der österreichisch-ungarische Thronfolger in Sarajevo bei einem Attentat serbischer Nationalisten ums Leben gekommen. Die diplomatischen Aktivitäten im folgenden Monat, die allgemein vorherrschende politische Ansicht der Großmächte und die Bündniskonstellationen führten zum Ausbruch des Krieges. Die damaligen Entwicklungen sind zu kompliziert, als dass man sie auf wenigen Seiten, geschweige denn in wenigen Sätzen, darlegen könnte. Dies soll auch nicht der Sinn dieser einleitenden Worte sein. Schon mit der Mobilmachung sah sich das Deutsche Kaiserreich einem Zwei-Fronten-Krieg ausgesetzt, auf den man sich allerdings vorbereitet hatte. Der dafür vorhandene Operationsplan ging zurück auf den am 4. Januar 1913 verstorbenen Generalfeldmarschall Alfred Graf von Schlieffen. Dieser war von 1891 bis 1905 Chef des Generalstabes gewesen. Der nach ihm benannte Schlieffen-Plan sah eine blitzartige Überwältigung Frankreichs vor. Die starke französische Festungslinie sollte mit einem Marsch durch Belgien umgangen werden. Laut der ursprünglichen Fassung sollten die deutschen Armeen 10 bis 14 Tage nach der Mobilmachung in Belgien einmarschieren, um Zeit für politische Verhandlungen, besonders mit Großbritannien, zu lassen. In einer gewaltigen Umfassungsschlacht sollte Frankreich in kürzester Zeit geschlagen werden, noch ehe der vermeintlich etwas schwerfälligere russische Aufmarsch beendet war. Daher hatte Schlieffen geplant, im Osten nur Sicherungstruppen zu belassen, ebenso in Elsass-Lothringen, um mit der Hauptmasse des deutschen Feldheeres von 1,5 Millionen Mann dem rechten Flügel, unter Bruch der belgischen Neutralität, nach Nordfrankreich einzubrechen. Keine 4 Wochen nach Beginn des Vormarsches wollte man vor Paris stehen. Nun sah der Plan vor, die französische Hauptstadt zu umfassen und das Gros der feindlichen Truppen von hinten auf die französische Festungslinie zurückzuwerfen und dort endgültig zu besiegen. Noch auf dem Sterbebett hatte Graf von Schlieffen gesagt: »Macht mir den rechten Flügel stark!« Im Sommer des Jahres 1914 wurde aus den Planungen blutige Realität. Chef des Generalstabes des deutschen Feldheeres war zu diesem Zeitpunkt Generaloberst Helmut von Moltke. Er hielt zwar grundsätzlich am Schlieffenplan, dem Marsch durch Belgien, fest, aber er änderte einige Punkte. Trotz Schlieffens Ermahnungen schwächte Moltke den rechten Flügel um insgesamt 11 Divisionen, die er dem linken Flügel zuordnete. Der Plan änderte sich so zu einer Doppeloffensive mit nachfolgender Zangenbewegung. Moltke ließ dabei unbeachtet, dass für eine solche Operation das deutsche Heer nicht stark genug war. Er wollte auch den Einmarsch in Belgien um etwa eine Woche vorverlegen. Das ließ für politische Verhandlungen keinen Raum mehr. Und der Bruch der belgischen Neutralität durch Deutschland war für Großbritannien offiziell der Anlass zum Kriegseintritt. Im Osten entwickelte sich die Lage in keinster Weise so, wie sie angedacht gewesen war. Bereits mit der Kriegserklärung an Russland überschritten starke russische Verbände die Grenze und drangen nach Ostpreußen vor. Um diesen russischen Vormarsch zu stoppen, musste die deutsche Offensivkraft im Westen ebenfalls geschwächt werden. Da das deutsche Heer noch im August 1914 an der entstehenden Westfront die Initiative ergriff und gemäß ihres Feldzugplanes den Vormarsch durch Belgien und nach Frankreich hinein antrat, wurde der französische Boden zum Schlachtfeld des Ersten Weltkrieges. Hier spielten sich die Kämpfe ab, die für immer mit dem Namen des Krieges in Verbindung gebracht werden, auch wenn es in diesem Konflikt viele weitere Kriegsschauplätze gab. Der Krieg verlief von Anfang an für beide Seiten äußerst verlustreich. In den Schlachten des Jahres 1914 prallten Millionenheere aufeinander. Anfangs schien es so, als ginge der deutsche Feldzugsplan auf. Das belgische Heer wich in großen Teilen nach Nordfrankreich aus. Die französischen und britischen Truppen konnten den deutschen Vormarsch nicht nachhaltig aufhalten. Eine französische Offensive in Lothringen nach Kriegsausbruch schlug nicht durch und wurde von einer deutschen Gegenoffensive zurückgedrängt. Erst an der Marne, im Vorfeld von Paris, kam der deutsche Vormarsch zum Stehen. Vielleicht brachte die hier tobende Schlacht Anfang September 1914 schon die Entscheidung des Krieges. Obwohl im Vorteil, brach die deutsche Führung überhastet die Schlacht ab. Die deutschen Truppen zogen sich von der Marne an die Aisne zurück, wo die Front im Oktober 1914 erstarrte. Nach zwei äußerst heftigen Kriegsmonaten waren beide Seiten erschöpft. Sowohl auf deutscher als auch auf alliierter Seite erkannte man aber noch die Möglichkeit einer Überflügelung des Gegners. Die Front hatte im Herbst 1914 noch eine offene Flanke, und so begann ein Wettlauf zur Küste. Der Schwerpunkt der Kämpfe verlagerte sich auf Flandern, den französisch-belgischen Grenzraum, und erneut kam es zu heftigen und wiederum für beide Seiten verlustreichen Schlachten, bei denen keine der Kriegsparteien die erhoffte Überflügelung erreichen konnte. Ende des Jahres 1914 erstarrte die komplette Front zum Stellungskrieg. Sie reichte nun von der Schweizer Grenze bis an die Nordsee. Stellungskrieg. Dieses Wort wurde zum Inbegriff des Ersten Weltkrieges. Die Kriegsparteien gruben sich ein und schufen sich zuerst feste Stellungen, dann ganze Stellungssysteme von mehreren Kilometern Tiefe. Wollte eine Seite den Krieg nun gewinnen, musste sie zuerst das Stellungssystem des Gegners durchbrechen. Das zu erreichen wurde das Ziel aller folgenden Schlachten an der Westfront. Der Idee des erfolgreichen Frontdurchbruches sollten Millionen an Soldaten geopfert werden. Die erste große Offensive mit dem Ziel eines Durchbruches durch die gegnerischen Stellungen begannen die Alliierten im Januar 1915 mit der Winterschlacht in der Champagne. Es gelangen ihnen nur kleine örtliche Erfolge. Auch in der Frühjahrsschlacht bei Arras und La Bassée und der im gleichen Raum stattfindenden Herbstschlacht konnten die deutschen Verteidiger den über Wochen sich hinziehenden alliierten Angriffen, die unter immer größer werdendem Materialaufwand durchgeführt wurden, standhalten. Im Jahr 1916 ergriffen die Deutschen an der Westfront wieder die Initiative. Erich von Falkenhayn, Nachfolger von Helmut von Moltke als Chef des Generalstabes des Feldheeres, begann Ende Februar 1916 die deutsche Offensive auf den französischen Festungsgürtel im Raum Verdun. Über Monate tobte eine menschen- und materialverschlingende Schlacht apokalyptischen Ausmaßes. Nach Anfangserfolgen gelang es aber auch den Deutschen nicht, das gesteckte Ziel zu erreichen, auch wenn General von Falkenhayn weniger an einen großen Durchbruch durch die feindlichen Stellungen als mehr an eine reine Abnutzung des Gegners dachte. Im Großkampf der Materialschlacht bluteten beide Seiten gleich aus. Während die Franzosen noch bei Verdun kämpften, begannen die Briten Ende Juni 1916 an der Somme eine Offensive. Dem Angriff ging eine siebentägige Artillerievorbereitung in bisher nicht gekanntem Ausmaß voraus. Man wollte die Deutschen systematisch zermürben und dann die Front durchbrechen. Ähnlich wie im deutschen Oberkommando waren auch die Oberbefehlshaber der Alliierten davon überzeugt, dass nur eine zermürbende Materialschlacht die Chance bot, vom Stellungskrieg wieder in den Bewegungskrieg überzugehen, um den Gegner dann in einer großen Umfassungsschlacht endgültig zu schlagen. Die Briten waren überzeugt, dass ihre tagelange Feuerwalze die Verteidiger vernichten und der folgende Infanterieangriff kaum noch auf Widerstand treffen würde. Fast 6,5 Millionen Artilleriegeschosse verwandelten die deutschen Stellungen an der Somme in eine Mondlandschaft. Am 1. Juli 1916 gingen 19 französische und britische Divisionen gegen den Frontabschnitt zum Angriff über, der nur von 7 deutschen Divisionen verteidigt wurde. Die Verluste während der Artillerievorbereitung waren hoch gewesen. Doch die überlebenden deutschen Verteidiger gruben sich aus ihren Löchern aus und brachten ihre Waffen in Stellung. Die Angreifer waren überrascht, sie stießen auf heftigen Widerstand und wurden sogar an einigen Stellen an ihre Ausgangspunkte zurückgedrängt. Die Briten, die von ihrem vermeintlichen Erfolg so überzeugt waren, gingen teilweise in dichten Kolonnen vor. Sie erlebten dadurch den blutigsten Tag in ihrer Kriegsgeschichte. Die britische Armee verlor allein am 1. Juli 1916 60.000 Mann, darunter 20.000 an Gefallenen. Trotz des Misserfolges und der horrenden Verluste zog sich der Großkampf an der Somme über Monate hinweg. Immer wieder griffen britische Verbände nach stärkstem Artilleriefeuer die deutschen Linien an. Im August 1916 wurde Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg zum Chef des Generalstabes des deutschen Feldheeres ernannt. Er ließ die eigenen Angriffe bei Verdun endlich einstellen. Die Schlacht an der Somme klang erst im November 1916 aus. Hindenburg war sich bewusst, dass aufgrund der Gesamtkriegslage die Alliierten auch im Jahr 1917 die Initiative auf ihre Seite haben würden. Man musste somit mit den eigenen Kräften haushalten. Im Frühjahr 1917 führte die oberste Heeresleitung daher eine Frontverkürzung durch. Das völlig verwüstete Gebiet an der Somme wurde aufgegeben und die Truppen zogen sich in die sogenannte Siegfriedstellung zurück. Die nun gehaltene Gesamtfront im Westen machte das Herauslösen neuer Reserven möglich. Und diese Reserve benötigte man dringend. Der deutsche strategische Rückzug im Frühjahr 1917 kam einer erneuten Großoffensive der Alliierten zuvor, die bereits in der Vorbereitung war und die nun neu angesetzt werden musste. Die Alliierten begannen ihre Angriffe im April 1917, zuerst die Briten bei Arras, dann die Franzosen an der Aisne und in der Champagne. Nach Anfangserfolgen führten auch diese Großkämpfe nicht zum erhofften Durchbruch durch die deutschen Stellungen. Den Höhepunkt des Jahres 1917 bildete dann die von den Briten im Juli 1917 begonnene dritte Flandernschlacht. Erneut zog sich der Großkampf über Monate hinweg, ehe er einschlief. Nach Hunderttausenden von Opfern hatte sich an der Gesamtlage wiederum nichts geändert. Im Herbst 1917 tobte der Kampf an der Westfront bereits 3 Jahre lang. Keine der Kriegsparteien konnte den Stellungskrieg überwinden. Man fand kein Mittel, um die gegnerischen Linien zu durchbrechen. Die Stellungssysteme wurden immer weiter ausgebaut, sie erhielten immer mehr Tiefe. Neue Waffen und Angriffstechniken brachten auch nicht die erhoffte Entscheidung. Neben einem ausgeprägten Minierkrieg wurde immer tödlicheres Kampfgas eingesetzt. Die Tankwaffe entstand, die Fliegertruppen gewannen mehr und mehr an Bedeutung. Aber es gab eine Waffe, die beide Seiten bereits bei Kriegsbeginn im Einsatz hatten, die aber gerade im Stellungskrieg an der Westfront auf die ganze Dauer hin schlachtentscheidend wirken konnte. Es war das Maschinengewehr. 1914 hatten Maschinengewehre bereits zur Standardausrüstung der modernen Armeen gehört. Schon in zahlreichen Kriegen zuvor war diese Waffe eingesetzt worden und man hatte seine verheerende Wirkung erkannt. Schon 1898, während des Mahdi-Aufstandes im Sudan, waren die britischen Truppen mit Maschinengewehren ausgerüstet gewesen, deren Einsatz schlachtentscheidend war. In der Schlacht von Omdurman am 2. September 1898 waren Massen von aufständischen Derwischen mehrmals gegen 20 britische Maschinengewehre angeritten. Sie hatten dabei 20.000 Mann verloren, darunter 11.000 Tote, während die britischen Verluste mit 48 Toten demgegenüber völlig unbedeutend waren. Im russischen-japanischen Krieg 1904-1905 waren 2 moderne Armeen aufeinander getroffen. Alle Großmächte hatten Militärbeobachter entsandt. Die Kampfhandlungen wurden von den Generalstäben in unzähligen Schriften und Studien bis ins Detail ausgewertet. Nur die richtigen Schlüsse für eine eigene kommende kriegerische Auseinandersetzung und den Stellenwert der modernen Waffen darin erkannte man nicht. Im europäischen Kernland hatte es 1870-71 die letzte Konfrontation großer Staaten gegeben, die auf dem Schlachtfeld ausgefochten worden war. In den darauffolgenden mehr als 40 Jahren machte die Waffentechnik einen riesigen Schritt. In den Generalstäben hielt man allerdings nicht mit. Erst als die Millionenheere zu Beginn des Weltkrieges aufeinanderprallten, erkannte man die wahre Bedeutung einiger moderner Waffen, vor allem aber deren zielgerichtete Verwendung. Maschinengewehre und mit Schnellfeuergeschützen ausgerüstete Artillerie waren ein Grund für die extrem hohen Verluste auf beiden Seiten in den ersten Kriegsmonaten des Jahres 1914. Maschinengewehre und Artillerie wurden auch zu den beherrschenden Faktoren des Stellungskrieges. Ohne massive Artillerievorbereitung konnte keine befestigte Stellung gestürmt werden. In den zerschossenen Stellungen genügten wiederum wenige Maschinengewehre, um auch stärkste Infanterieangriffe abzuwehren. Im Großkampf der Materialschlachten waren die Verteidiger im Vorteil, auch wenn sie vor Beginn eines Angriffs tagelang im schwersten Artilleriefeuer ausharren mussten. Über den Verlauf des Krieges und einzelner Schlachten ist viel geschrieben worden. Wie erlebte aber der einfache Soldat den Einsatz im vordersten Graben? In diesem Buch geben die Erinnerungen eines deutschen Maschinengewehrsoldaten einen Einblick. Den zeitlichen Rahmen dafür bildet der Zeitraum von Sommer 1916 bis Sommer 1917. Es ist die Zeit der Schlacht an der Somme, des deutschen Rückzuges in die Siegfriedstellung, der Schlacht bei Arras und der dritten Flandernschlacht. Zu diesem Zeitpunkt hatte jedes deutsche Infanterieregiment eine MG-Kompanie. Später waren es 3 MG-Kompanien pro Regiment. Ausgerüstet waren sie mit jeweils 6 schweren MG-08 mit Wasserkühlung, die eine mehrköpfige Bedienung erforderte. Das vorliegende Buch basiert auf den Erlebnissen eines einfachen Maschinengewehrsoldaten, dessen Einheit zur 18. Infanteriedivision gehörte. Man hätte es bebildern können, jedoch wurde bewusst darauf verzichtet. Die geschilderten Szenen sind teilweise drastisch genug. Auch war jener Soldat nur einer von vielen. Der Tod auf den Schlachtfeldern hatte Millionen Gesichter. Dieser Erlebnisbericht steht stellvertretend für so viele namenlose Schicksale. Krieg wäre ohne den einfachen Soldaten nicht möglich. Er musste im vordersten Graben in den Materialschlachten ausharren, im tagelangen schwersten Artilleriefeuer, im Feuer der Minenwerfer vermischt mit Sprengungen ganze Grabenabschnitte und ständigem Gasbeschuss. Er musste leben und überleben in diesem Inferno, musste sich in die Erde einwühlen, im Trommelfeuer die Stellungen immer wieder neu anlegen und Angriffe abwehren. Und ganz nebenbei musste er in dieser Hölle des Grabenkrieges essen und schlafen. Ständig die gleiche Uniform am Leib, geplagt von Läusen und Ratten, Nässe und Schlamm, den Verwesungsgeruch unzähliger Leichen in der Nase, den Tod der Kameraden vor Augen hielt er aus. Heute, genau 100 Jahre später, fragt man sich, wie hält ein Mensch so etwas überhaupt aus? Warum macht der einfache Soldat solch einen Zustand auf Jahre hinaus mit? Weggerissen von der Schulbank, dem Studium oder dem Beruf, vor allem von der Familie. Wie konnte man so schnell verrohen, dass es einem egal war, ob man gerade auf einer verwesenen Leiche saß, um seine Ration zu verzehren? Dieses Buch gibt auf all diese Fragen keine Antworten. Aber es gibt einen kleinen Einblick in das Leben des einfachen Soldaten, der nur zu gerne zu Hause geblieben wäre, statt in das Räderwerk der Geschichte und in die Materialschlachten des Ersten Weltkrieges zu geraten. Eines hat sich auch heute noch nicht verändert. Die Verrohung des zivilisierten Menschen in der Zeit des Krieges ist nach wie vor ganz schnell präsent. Noch immer hat die Menschheit aus ihrer Geschichte nichts gelernt. Ingo Möbius, Chemnitz im November 2017.